Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht haben wir heute Nacht. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über was, dann ruft mich ganz einfach an. Telefonnummer 0800 5678 111. Erster Anrufer heute Nacht ist Andi. Andi, ne? 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Andi. Um was geht's? Erstmal dicken Respekt an deine Sendung. Dankeschön. Ja, es geht um Thema Graffiti. Graffiti? Genau. Aha. Und das hat mir irgendwie sehr viel versaut, so. Das hat dir viel versaut? Genau. Warum? Zu allerletzt saß ich im Jugendarrest, deswegen. Achso, ich dachte, du hättest ein schickes Haus und irgendein Graffiti-Sprayer wird dir alles versauen um das Haus rum. Nein, ja, nur nicht. Du bist der Graffiti-Sprayer. Genau. Also das ging vor 8 Jahren an. Mhm. Also ich wurde aus der Schule geworfen, deswegen. Mhm. Stress mit der Familie. Mhm. Dann saß ich 3x Wochen in Arrest. Dann kam Bewährung. Dann habe ich das wieder widerrufen. Dann kam ich Jugendarrest, 6 Monate. So bin ich jetzt rausgekommen letztes Jahr. Und ich habe jetzt wieder 3 Jahre Bewährung auf 9 Monate. Immer wegen Sprühereien? Genau. Bist du wahnsinnig? Wegen so einem Kram, dir dein ganzes Leben da irgendwie zu erschweren oder vielleicht sogar kaputt zu machen? Ja, das ist ja schon so gut wie kaputt irgendwie. Ja. Ich habe Schulden. Ja. Und das Ding ist, ich kann die Finger nicht davon lassen. Ich was? Einfach mal. Was und wo sprühst du denn rum? Alles. Wie alles? Alles, was dazugehört. Also du gehst durch die Stadt, wo du wohnst und wahrscheinlich nachts. Genau. Und sprühst überall irgendwas hin, wo du Platz und Raum findest. Genau, oder ich brauche das einfach. Ich muss nachts durch die Gebüsche kriechen, ich muss nachts über die Gleise laufen. Mhm. Ich finde das geil, wenn ich nachts vor so einem geilen Waggon stehe und so. Mhm. Und was, wie sieht das aus, was du sprühst? Ja, das sind geile Dinger, so bunt, Silber, alles, was da so zugehört. Ja, ich kenne mich da nicht so aus, aber ich weiß, dass die Leute so ihre eigenen Erkennungssignes genau. auch haben, ne? Dass genau. man so in der Szene dann weiß, aha, der und der Sprayer war hier. Ja, so sieht das aus. Und ja. das geht mir eigentlich nur um Fame, so. Ich muss mich verbreiten halt. Mhm. Aber Andy, erlaube mal, wenn ich das so krass sage, du bist ein Typ von 23 Jahren. Richtig. Und wenn du mir sagst, hier, ich bin quasi süchtig nach Sprayen, dann sage ich nur, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber hallo. Ja, hallo. Da sagt mein Vater, meine Freundin sagt das, ich weiß nicht. Und wenn du schon so oft jetzt im Knast warst oder hast eine Bewährungsstrafe abgekriegt, genau. Irgendwann musst du doch mal wach werden und irgendwann musst du doch mal zur Besinnung kommen und sagen, ja. Ich sitze ja hier und dann denke ich darüber nach, ne, ich mache das nie wieder. Und dann, wenn ich Geld habe, dann gehe ich mir wieder Dosen holen und dann gehe ich wieder raus. Geht es denn darum, geht es um diesen Thrill, dass du das machst, was verboten ist? Oder ja. könntest du dir auch vorstellen, dass hier meinetwegen die Bahn sagt, hier, wir haben hier eine Riesenfläche, Sie kriegen von uns sogar Knete, machen Sie mal, sprayen Sie mal, wir wollen hier so ein Bild haben. Ja, dann habe ich wieder keinen Bock, ey. Da hast du keinen Bock. Andi, dann sage ich dir, dann müsstest du noch tiefer wirklich... absinken, um wach zu werden, was mit dir damit du kapierst, was mit dir los ist. Ne, das ist es ja, dass ich nicht will, so. Ich passe ja auch aus, aber ich habe keinen Bock, nochmal im Knast zu landen, deswegen. Ja gut, aber dann ist es jetzt auch wirklich dein Ding, dein Leben rumzureißen und zu sagen, okay, ich mache es jetzt nicht. Ja, das stimmt schon. Also mit Graffiti, nach Graffiti, süchtig nach Graffiti, gibt's nicht, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ja doch, doch. Wenn meine Freundin sagt, ne, du gehst abends nicht weg, dann sage ich doch. Ich gehe abends weg. Hast du irgendwas gelernt? Ja, ich bin momentan in der Lehre. Was lernst du? Tischler. Ja, ist so ein guter Beruf. Ja, doch. Ja, und du würdest unter Umständen riskieren, dass du da rausfliegst, wenn du jetzt nochmal irgendwie auffällig wirst. Genau. Ja. Hast du gerade gesagt, deine Freundin oder Freunde? Ja. Das heißt, du hast eine Freundin. Ja. Was sagt die denn zu der ganzen Misere? Ja, die möchte nicht, dass ich wegen den Scheiß halt im Knast komme. So. Die möchte doch, dass ich bei ihr bleibe. Mhm. Liebst du die Freundin sehr? Ja, sehr. Bist du mit ihr schon länger zusammen? Ja, ein Jahr fast. Mhm. Also eine große Liebe? Ja, genau. Und du würdest gerne mit der wirklich länger zusammen sein und eine längere Beziehung haben? Richtig, möchte ich. Ja. Ist das doch eigentlich eine ganz gute Antriebsfeder für dich, zu sagen, ich tue es auch für sie und ich tue es für unsere Beziehung. und tritt mich einfach in den Hintern und lass es einfach sein und konzentriere mich auf meine Lehre. Und wenn du irgendwie immer so einen Kick brauchst, dann such dir doch irgendwas anderes. Mach doch irgendeine Extremsportart oder weiß ich was. Ja, da habe ich keinen Bock drauf. So, ich denke oder so, man, ich will das ja auch sein lassen, aber immer wieder komme ich dahin zurück und muss das machen. Andi, da gibt es keinen klugen Rat. Da gibt es nur noch die Antwort, okay, dann mach es weiter und dann sitz irgendwann im Knast. Und vielleicht wirst du es dann kapieren. Also ehrlich, irgendwie finde ich es auch ein bisschen provozierend, dass du eben in deinem Alter auch nicht Manns genug bist und sagst, okay, ich zieh dir jetzt einen Strich drunter. Es gibt Leute, die mit viel schwierigeren Problemen und Süchten zurande kommen, per Selbstdisziplin. Da kannst du jetzt nicht mit deinem Graffiti-Spray ankommen und sagst, ich kann nicht anders. Ja, ich stimmt schon, aber ich wollte nur mal so erzählen, dass ich davon nicht wegkomme irgendwie. Ja, aber wir wollen hoffen, dass du davon wegkommst. Und denk jetzt bitte an deine Freundin und denk bitte an deine Lehre. Und wann ist die Lehre zu Ende? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre, ist so eine Weile hin. Wäre schön, nochmal mit dir zu reden, vielleicht in anderthalb Jahren. Du sagst, pass auf, ich bin der von damals. Ich habe die Lehre durchgezogen und ich muss es nicht mehr machen. Ich habe es geschafft. Ja? Sehr gut. Also, Ali. Ich gehe nicht einmal wieder zurück, so. Ja, okay, aber jetzt nicht die Jammernummer, sondern die selbst in den Hintern Tretnummer kommt jetzt, ne? Ja. Nur so kannst du es schaffen. Alles Gute. Okay, vielen Dank. Tschüss. Soll noch jemand grüßen? Ja, okay. Einmal meine süße Freundin möchte ich grüßen. Das ist okay, ist schon rübergegangen. Okay, danke. Tschüss, Ali. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Das ist eine kostenfreie Telefonleitung für euch. Oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Freie Themennacht. Jetzt bin ich verbunden mit Christian, der ist 21 Jahre alt. Hallo? Und ist am Telefon. Ich grüße dich. Hallo, Christian. Morgen, Domian. Und was geht's? Es geht um meine Freundin. Die was? Ist krank. Ja, was hat sie? Sie hat Bulimie. Mhm. Und ich komme da nicht wirklich gut mit klar. Mhm. Also Brech- und Magersucht? Ja. Sie hält ihre Figur für zu schlecht und macht halt ziemlich krasse Sachen, um auf ihre Traumfigur zu kommen. Mhm. Wobei sie wirklich keine schlechte Figur hat, überhaupt nicht. Wie viel wiegt sie? Sie wiegt, boah, lass mich nicht lügen, 54, 55 Kilo und ist ungefähr 1,70 groß. Mhm. Also wirklich. Also Topfigur eigentlich. Ja, natürlich. Ja. Und, aber darum geht es ja, um diese rationale Beurteilung geht es ja bei bulimiekranken Leuten eben nicht. Nein, leider überhaupt nicht. Was kriegst du denn extreme Sachen mit bei ihr, von ihr? Also wirklich persönlich, also jetzt live mitkriegen, tue ich eigentlich gar nichts. Sie erzählt viel davon, wobei das auch lange gedauert hat, bis sie angefangen hat, davon zu erzählen. Was genau erzählt sie? Naja, das ist nicht jetzt die Details, wenn sie sich übergibt, aber das ist halt ab und zu mehrmals am Tag passiert oder auch nur ein paar Mal in der Woche. Und erzählt sie dir dann, wie das vorher abläuft? Hat die Freundin dann so richtige Fressattacken, muss man so ausdrücken, dass sie sich wirklich voll isst mit allem Möglichen, was ihr zwischen die Hände kommt und das wieder erbricht, oder wie läuft es? Also ich war wirklich noch nie dabei und sie sagte auch, es würde nicht gehen, wenn ich dabei wäre oder wenn sie bei mir ist. Sie sagte mal, dass die Fressattacken zwar kommen, aber bei ihr eher selten. Das reicht schon, wenn sie sich abends an den Schreibtisch setzt und im Internet surft oder so und sich dabei eine Tafel Schokolade an den Tisch legt und die dann an dem Abend abends isst, dann hat sie ein schlechtes Gewissen und muss dann nachher schon wieder... Und sie muss dann raus? Ja. Ja. Mhm. Wie lange hat sie das schon? Seit zwei Jahren. Mhm. Immerhin redet ihr darüber. Hat sie von sich aus, hat sie dir das irgendwann gestanden oder ist dir irgendwas Komisches aufgefallen? Es ist mir eine Sache aufgefallen, die ich aber damit gar nicht in Verbindung gebracht habe. Wir saßen im Rheinpark und ich habe gesehen, dass sie auf den Armen ziemlich lange Kratzer hatte. Und ich habe sie gefragt, was das sei. Es war mehr so eine blöde Nebenbeifrage irgendwo. Und sie hat erzählt, dass sie da eine Allergie gehabt hätte und sich da gekratzt hätte und dass sie daher gekommen sind. Auf den Armen? Auf den Armen, ja, auf den Unterarmen. Ja. Und sie ist aber in Tränen ausgebrochen und ich habe sie gefragt, was denn los sei. Und sie hat aber mir nicht an dem Tag erzählt, was los ist. Und ich habe es echt nicht rausgekriegt aus ihr. Ich meine, ich habe natürlich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, aber ich konnte einfach nichts machen. Sie wollte einfach nicht. Und irgendwann fing sie dann an, dass es da noch was gäbe bei ihr im Leben, womit sie noch unbedingt mit mir drüber reden müsste. Das könnte sie jetzt aber nicht tun. Und ich da hast du wahrscheinlich schon Angst gekriegt, ne? Was natürlich. Was ich habe mir, wer weiß, was ausgedacht. Und ich habe es dann auch gelassen. Also ich habe ab und zu ein kleines bisschen nachgebaut, nicht wirklich viel. Und irgendwann habe ich dann ein bisschen mehr nachgebaut und dann hat sie es mir erzählt. Und woher kamen die Kratzen am Arm? Es war vor längerer Zeit, als es ihr wirklich sehr schlecht ging. Es ist mittlerweile besser geworden, aber als es ihr sehr schlecht ging, hat sie mir erzählt, hätte sie einfach so abends am Schreibtisch gesessen, hätte sich eine Scherbe genommen und... Ach so, das kommt auch noch dazu. Das ist ja nur noch was ganz anderes. Ne? Ja, wobei, also das hat mir beinahe den Rest gegeben, als ich das gehört habe, aber da hat sie mir ziemlich glaubhaft versichert, dass es so schlimm schon lange nicht mehr sei. Ich habe halt jetzt das große Problem, dass ich ganz nur schwer damit klarkomme, dass sie halt so krank ist und vor allen Dingen nicht weiß, wie genau und auf welche Art und Weise ich ihr helfen kann. Das ist ein sehr großes Problem, wenn man mit einem Bulimiker zusammen ist, überhaupt, wenn man mit einem suchtkranken Menschen, das ist ja auch eine Sucht, zusammen ist, dass man eigentlich nicht viel machen kann. Dass man eigentlich nur hoffen kann oder vielleicht sehr behutsam den anderen dahin, ja, drängen eben auch nicht, aber ihnen aufmerksam macht, dass er krank ist, dass er das kapiert, dass er krank ist und dass jetzt in deinem Fall, dass sie sich halt in therapeutische Hände begeben muss. Das wird sie allein nie schaffen. Ja, das kommt auch noch dazu. Sie hat, wie gesagt, das seit 2 Jahren und sie sagt, sie hat zwar im Kopf, dass es falsch ist und dass es eine Krankheit ist und dass sie weg muss davon, aber sie hat nie wirklich aktiv was gemacht und sie war vor kurzem 2 Wochen im Urlaub, in den Ferien und in der Zeit, kurz davor hat sie mir das erzählt, in der Zeit habe ich geguckt erstmal, was überhaupt Bulimie ist, ich hatte keine Ahnung, was es ist und habe mich informiert, was man machen kann und habe dann E-Mails geschrieben an Institutionen und wir haben dann in Köln im Mädchenhaus auch ein Beratungsgespräch geführt mit einer Psychologin und sie hat sich mit Händen und Füßen gewehrt, dahin zu gehen. Und sie hielt es für keine gute Idee und sie braucht das nicht und sie würde es alleine schaffen. Weißt du, Christian, das ist genau der Punkt. Die muss das wollen. Die muss von sich aus sagen, ich hänge jetzt so in der Gosse und ich bin wirklich so krank. Und das ist ja eine ernstzunehmende Krankheit, die auch üble Nebenfolgen haben kann oder Nachfolgen. Aber das ist ja das Problem. Sie sieht es ja nicht ein. Das kann, dazu kannst du sie nicht zwingen. Das ist das Ding. Aber was soll ich dann machen? Das ist irgendwann, nein, weißt du, das ist sehr schlimm, dass du irgendwann nichts mehr machen kannst. Du kannst ihr nur sagen, pass auf, ich halte es für nötig, dass du dringend in eine Therapie musst, dass du dringend zum Arzt musst, du riskierst deine Gesundheit, du kannst unter Umständen schwer krank werden danach. Wenn sie das selbst aber nicht sieht, du kannst sie nicht mit Gewalt in eine psychosomatische Klinik oder zu einem Arzt zerren, das geht nicht. Nein, natürlich mit Gewalt nicht, das ist schon klar. Dir sind letztendlich die Hände gebunden, das ist das Schlimme da, das muss man eigentlich. Ich kann sie doch nicht mit, ich meine, sie sagt ja selber, dass es falsch ist und das sieht sie ja zumindest. Und wenn sie hat mir mal gesagt, wenn sie mir ins Gesicht sagt, ich bin bulimiekrank, dann hört sich der Satz in Ordnung an, weil ich ja Bescheid weiß mittlerweile. Aber wenn sie im Spiegel steht oder das zu Leuten sagen würde, die davon keine Ahnung haben, die das nicht wissen von ihr, dann hört sich der Satz an wie eine Lüge, sagt sie. Aber ich meine, sie weiß, dass sie davon weg muss und sie läuft mit offenen Augen ins Messer und ich kann doch nicht daneben stehen und sie das machen lassen. Doch. Das ist das Schlimme, dass man das dann leider tun muss. Das, was du tust, ist ja schon sehr viel. Du machst sie darauf aufmerksam, du hast sogar recherchiert, du bist mit ihr zu einer Psychologin gegangen. Aber das ist alles für die Katz, wenn sie wirklich selbst das nicht will. Die muss an einen Punkt gelangen, dass sie einsieht, dass sie krank ist. Und diesen Punkt kann die nur alleine erreichen, deine Freundin. Aber was muss da noch alles passieren, bevor... Manchmal müssen sehr schlimme Dinge passieren. Bis ein Suchtkranker oder in diesem Fall ein Bulimiker wirklich einsieht, dass er nur Hilfe von außen, also mit Hilfe von außen das schafft. Das kann natürlich sogar sein, dass eure Beziehung daran zerbricht. Das ist das. Da hat sie sehr große Angst vor, aber da habe ich ihr gesagt, dass das nie im Leben passieren wird. Ja, vielleicht solltest du sogar ein bisschen härter sein. Manchmal ist zu viel Mitgefühl auch gar nicht gut in solchen Fällen, dass sie kapiert, dass du bis zu einem bestimmten Punkt gehst und dann ist aber Schluss. Und dann würde sie vielleicht die Beziehung auch gefährden. Vielleicht wacht die junge Dame dann auf. Also wenn sie jetzt auf einmal sagen würde, wirklich, ich meine, sie hat so Tage, wo sie das sagt, dass sie keine Hilfe braucht, die sind zum Glück schon lange her, aber wenn diese Tage wiederkommen sollten und wenn die länger bleiben und wenn sie nicht mehr weggehen, dann könnte ich mir vorstellen, dass es unsere Beziehung gefährden würde. Aber solange sie von sich aus sagt, dass sie davon wegkommen will und dass wir darüber reden können und dass sie weiter zu diesen Gesprächen geht, da kann ich doch nicht sagen, ja, das wird bestimmt unsere Beziehung gefährden. Naja, wenn sie zu den Gesprächen geht, das ist ja schon mal ein Schritt. Ich habe es gerade so verstanden, dass sie nicht mehr hingehen will. Nein, sie wollte am Anfang nicht hingehen und ich habe ihr gesagt, sie war das erste Mal da mit mir zusammen und beim zweiten Mal sollte sie alleine hin und da hat sie dann Angst gehabt hinzugehen und hatte, wie gesagt, wenig Lust, also, aber sie hat es getan und sie sagt heute, dass es ihr doch irgendwo hilft, auch wenn es komisch ist, mit anderen Leuten darüber zu reden. Das ist ja schon mal was. Das ist ja wirklich schon mal ein Schritt. Wobei dann aber noch dazu kommt, das sind jetzt normale Einzelgespräche und noch keine wirkliche Therapie. Und ihre Eltern wissen davon nichts und ihre Eltern sollen davon auch nichts erfahren. Sie hat mal gesagt, sie würde das lieber ihr Leben lang behalten, anstatt dass ihre Eltern das wissen. Die müssen das ja auch noch nicht wissen. Aber wie kann man eine Therapie machen, wenn die Eltern das nicht wissen? Wie alt ist sie denn? 16. Ich meine sowas, ich weiß nicht, ob das geht. Ich dachte, es würde nicht gehen. Ja, ich finde, dass sie da erstmal ganz gut aufgehoben ist, wenn sie in diesen Gesprächskreis geht, weil man da dieses Problem auch erörtern kann. Und ich finde, zuallererst ist wichtig, dass sie zu dieser Gesprächsrunde geht. Was dann mit den Eltern später passiert, das ist erstmal eine zweite Sache. Sie muss erstmal da hingehen. Ich glaube, das Ganze ist eine Gratwanderung und ihr seid doch eigentlich schon mal auf einem ganz guten Weg. Und wenn du jetzt, steht der Tropfen, hüllt den Stein, wenn du jetzt sie immer wieder auch beredest und bequatscht, dass das wichtig ist, ohne den richtigen Druck auszuüben, ist das, glaube ich, schon mal ganz gut. Wenn sie sich partout zumacht, dann kannst du nichts machen. Aber ja, der Weg ist doch schon mal ganz gut. Die Tage gibt es halt auch, wo wir reden und sie dann zumacht. Und es ist echt nicht einfach dann. Dann weiß ich manchmal nicht, was ich jetzt machen soll, um da irgendwie weiterzukommen. Dann würde ich auch erstmal den Mund halten, wenn sie sich völlig verschließt. Christian, ich glaube, wir haben alles besprochen. Ja. Also bleib erstmal so am Ball, aber letztendlich die Hauptentscheidung, ich glaube, das ist so die Quintessenz unseres Gesprächs, die Hauptentscheidung, dass sie sich Hilfe sucht, das muss sie selbst für sich entscheiden. Ja, ja. Alles Gute, euch beiden. Darf ich noch schnell was sagen? Ja. Es wäre schön, ich weiß nicht, ob jetzt Leute zuhören, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, die in einer Beziehung sind mit Leuten, die bulimiekrank sind. Für mich wäre es sehr schön, wenn ich irgendwie Kontakte herstellen könnte zu solchen Leuten, um Erfahrungen auszutauschen. Die mögen uns bitte schreiben. Ja, das wäre schön. Und wir reichen das dann weiter. Ja, danke. Okay, alles Gute, Christian. Danke. Tschüss. Tschüss. Unsere Adresse WDR 1 Live Domian 50 600 Köln. Ganz einfach. WDR 1 Live Domian 50 600 Köln. Claudia begrüße ich herzlich, 16 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Claudia. Dein Thema. Gut, also mein Thema ist, ich bin bisexuell, habe im Moment auch eine Freundin und werde jetzt Anfang dieses Schuljahres, also am Dienstag, die Schule wechseln und ich habe keine Ahnung, wie ich den anderen Schülern und Schülerinnen das erklären soll, dass ich eine Freundin habe, beziehungsweise dass ich bisexuell bin. Also in der neuen Schule jetzt? Ja, in der neuen Schule. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich denen das sagen soll, ob ich es ihnen überhaupt sagen soll, ob ich es ihnen gleich am Anfang sagen soll und oder ob ich es ihnen auch erst später sagen soll. Wie war das denn bisher in der Schule? War das allen bekannt? Also es war allen bekannt. Ich habe es bisher aber nur einer gesagt. Das war eine ziemlich gute Freundin von mir. Und ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Das hat sich irgendwie rumgesprochen und zum Ende hat es dann irgendwie die ganze Klasse gewusst. Und wie haben die darauf reagiert? Wie haben die dich behandelt? Also die Freunde, mit denen ich wirklich gut befreundet war, mit denen blieb ich auch gut befreundet. Ich meine, andere, die sind dann eher auf Abstand mit mir gegangen. Mit denen war ich aber auch nie so dick befreundet. Weißt du, Claudia, ich bin ja immer der Auffassung, dass wenn man bisexuell ist oder homosexuell oder lesbisch, muss man nicht gleich mit den wehenden Fahnen durch die Städte laufen und sagen, ich bin schwul, ich bin lesbisch und toll, guckt mich an. Ich würde das ganz langsam auf mich zukommen lassen. Geh erstmal in die neue Schule, in die neue Klasse und irgendwann wird dich vielleicht jemand fragen, hast du einen Freund? Und dann kann man ja ganz normal antworten, nee, ich habe keinen Freund, ich habe eine Freundin. Ja. So, das ist der erste kleine Schritt. Dann kann es doch auch mal passieren, dass deine Freundin dich da abholt von der Schule? Nein, das wird sie eher nicht, weil die wohnt 700 Kilometer weit weg. Wie viel? 700 Kilometer. 700? Ja, also. Du Arme. Ganz schön weit weg. Das ist aber wirklich weit, ja. Ja, aber Seht ihr euch wohl nicht oft? Nee, wir haben uns jetzt bisher viermal gesehen. Jeweils ungefähr immer 2 Wochen, aber ich fand das Schöne daran war immer, die 2 Wochen waren immer sehr intensiv und es war immer wunderschön und sonst tun wir halt jeden Tag telefonieren oder übers Internet reden. Ja. Ist sie auch in deinem Alter? Ja, sie ist ein halbes Jahr jünger. Halbes Jahr jünger. Also 15, 16 so in der Kante. Ja, genau. Ja. Also, wie gesagt, ich würde es so langsam sich entwickeln lassen in der neuen Schule. Also einfach warten, bis mich jemand fragt. Oder? Ja, ganz genau, klar. Oder wenn das Thema mal so kommt, ich würde so ganz, also wenn es passt, würde ich es erzählen. Wenn es nicht passt, würde ich da erstmal gar nichts sagen. Ja. Also einfach, wenn es passt, dann... Genau, ja. Guck mal, die anderen erzählen ja auch nicht, wenn die irgendwo hinkommen, hier, ich bin heterosexuell. Ne? Nee, das nicht. Also, man muss das ganz normal nehmen und dann werden die Leute... Weißt du, je normaler man damit umgeht, desto normaler wird die ganze Situation für dich auch. Und ich hoffe, dass die anderen dann auch normal darauf reagieren. Ich hoffe es auch. Wenn man das gleich als so was Besonderes hinstellt, ach, das ist doch alles nervig dann. Und lass es langsam auf dich zukommen. Ne? Das stimmt. Auf die Idee bin ich eigentlich noch gar nicht gekommen. Ja. Ich habe mir da immer so viele Gedanken gemacht. Wie soll ich sagen? Ich würde auch ganz angstfrei. Erstmal, ich würde mir da gar keinen Kopf machen. Ja. Ne? Die Frage wird irgendwann kommen und dann antwortest du halt und dann ist es auch wieder gut. Das musst du auch dann nicht großartig begründen oder erklären und weiß der Teufel was. Ja. Einfach sagen. So machen wir es, ne? Ja. Und du grüßt die Freundin herzlich von mir. Danke. Ne? Alles Gute euch beiden. Danke. Tschüss. Okay, tschüss. Tschüss. Uwe, 48 Jahre alt, guten Morgen. Hi. Hi. Um was geht's bei dir, Uwe? Ach, okay. Dein Redakteur hat wahrscheinlich keine Notiz oder so reingelegt, aber es ist so. Ich weiß gar nichts. Ich weiß gar nichts, okay. Also ich habe eine Freundin, die ist 30 Jahre jünger als ich. 30 Jahre? 30 Jahre, Hammer. Sprich, sie ist 18. So ist es, genau. Wir haben uns vor gut 2 Jahren per Internet kennengelernt. Was? Vor 2 Jahren? Vor 2 Jahren im Internet kennengelernt. Da war sie zarte 16. Sie war 16, ja, klar. Und es war erst man hat sich unterhalten. Wir wussten im ersten Moment natürlich nicht, wie alt wir waren und wie groß der Unterschied ist. Mhm. Und erst als man dann miteinander auch mal telefoniert hat, dann kam das halt, wurde das offenbar. Mhm. Und wir haben uns halt wirklich freundschaftlich unterhalten. Also wenn sie irgendwelche Sachen hatte, Politik, politische Sachen oder weiß der Teufel was. Also sie macht Abitur, sie ist verdammt intelligent und clever. So fing das an vor 2 Jahren. Ja. Daraus ist jetzt eine richtige Beziehung geworden. Und daraus ist eine richtige Beziehung geworden. Wohnt ihr in der gleichen Gegend? Überhaupt nicht. Auch eine Fernbeziehung? Das ist absolut, ja, 600 Kilometer. 600 Kilometer. Und wie oft seht ihr euch? So oft es geht eigentlich. Und das ist eigentlich das Problem, ist nicht, dass wir uns nicht sehen können, sondern vielmehr, es weiß niemand davon letztendlich. Mhm. Also, bist du denn solo eigentlich? Ich bin ledig, ja. Du bist ledig, also. Also was heißt, ich war verheiratet, sie kennt meine ganze Lebensgeschichte. Mhm. Ich frage deshalb, hätte ja auch sein können, dass du nebenher eine Familie und eine Frau hast und das nicht. Nee, ich bin geschieden. Ich habe schon eine Familie, sie kennt auch meine Kinder. Ja. Und die kommen auch hervorragend miteinander auf. Die Kinder sind wahrscheinlich so in dem gleichen Alter? Ja, also die Kinder wissen allerdings, dass sie und ich, dass wir zusammengehören. Das sind eigentlich die einzigen. Also deine Kinder wissen das? Die wissen das, ja. Und wie finden die das? Die finden sie okay. Die finden sie okay, aber finden die... Sie realisieren, dass sie zu jung ist, dass wir zu weit auseinander sind, aber... Wie alt sind denn deine Kinder? Die älteste ist 15, die mittlere ist 13 und der jüngste ist 10. Mhm. Und der weiß das auch schon? Ja, der weiß das auch schon. Aber wie gesagt, das weiß sonst niemand. Auch nicht deine ehemalige Frau? Doch, die auch schon, aber sie kennt also sie nicht persönlich. Mhm. Sie kennt die nur aus den Erzählungen von meinen Kindern. Aus dem Umfeld von deiner Freundin weiß es niemand. Da weiß es niemand. Also ich, die Geschwister, also der Bruder, den sie hat, der weiß es auch nicht. Die sind auch hier, die Eltern sind schon hier gewesen, haben mich besucht. Nachdem wir haben irgendwann mal beschlossen, wir wollen uns treffen und kennenlernen. Mhm. Ja, und da ist es letztendlich passiert. Also nicht, dass wir haben keinen Sex gehabt in dem Moment, aber jedenfalls. Ja, Moment mal, wenn du aber sagst, die Eltern waren bei dir zu Besuch, das heißt, die wissen... Ja, Moment, von der Historie war es so, dass wir haben also irgendwann gesagt, wir wollen uns treffen und dann hat es halt Pläng gesagt, ja, und dann haben wir überlegt, ja, wie versuchen wir uns, offiziell, ne, also die wussten zwar von mir wegen Internet und so weiter, und dann irgendwann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir das offiziell, dass ich mal komme und dass wir uns besuchen. Aber dann müssen die doch irgendwie eine Ahnung haben, dass da was läuft zwischen euch. Ja, es ist für mich auch so ein Phänomen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe Mörderschiss, dass sie Schwierigkeiten kriegt wegen mir, und das ist auch der Grund, warum ich schon versucht habe, ja, die Beziehung zu beenden. Ich habe Wie lange läuft denn, um mir ein klares Bild zu machen, wie lange läuft denn jetzt eigentlich so richtig die Beziehung? Anderthalb Jahre. Auch mit allem drum und dran? Ja. Und sie besucht dich dann oft? Wann immer es kann. Wir waren letztes Jahr zusammen in Urlaub sogar, und dieses Jahr auch in Urlaub. Sie hat den ganzen Sommer war sie hier, und sie kommt, also wenn es geht, zwischendurch. Sie spart sich das Geld zusammen. Ja. Du bist ja 18 Jahre, und die Eltern haben ja nun auch dann da kein Zugriffsrecht mehr, so wie das vorher war. Naja, aber sie hatte halt Angst, dass es eben Probleme gibt, nicht? Weil sie geht noch zur Schule und... Aber sag mal, das kann ich aber nicht verstehen, wenn das seit anderthalb Jahren läuft und sie immer zu Besuch bei dir ist, dass die Eltern das nicht, die werden das doch wissen. Wir haben auch darüber schon oft geredet, und ich habe immer gesagt, naja, vielleicht sagen die sich, weil sie es einfach nicht wahrhaben wollen, dass sie sagen, ja, das ist halt ein Freund der Familie oder so. Ne? So, jetzt aber eine grundsätzliche Frage. Eigentlich sage ich ja auch immer so, wo die Liebe hinfällt, soll sie auch gedeihen. Dennoch finde ich 30 Jahre auch ein riesen Altersunterschied. Vor allen Dingen, wenn jemand noch so ganz jung ist. Es wäre vielleicht hinterher anders, wenn einer 30 ist und der andere 60. Das sind zwei erwachsene, reife Menschen. Warum bist du mit einer so jungen Frau zusammen? Also ich bin kein hässlicher Vogel oder so. Ich bin ziemlich gut drauf. Wir laufen Inliner und wir machen alles möglich. Ich habe auch eine etwas ungewöhnliche Sportart, und die also nicht so alltäglich ist, wo man sehr fit sein muss. Und ich möchte das jetzt auch nicht sagen, weil das wirklich eine... Das war auch gar nicht meine Frage. Meine Frage war, warum bist du mit einer so jungen Frau zusammen? Ja, verdammt. Warum? Was macht dich an? Ist es jetzt das rein leidenschaftliche, das Erotische, weil eine junge Frau knackiger ist und erotischer? Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, wir haben... Man muss als 48-jähriger Mann, finde ich, Uwe, sich darüber Gedanken machen. Die Art und Weise, wir kommunizieren sehr viel miteinander, wir reden unheimlich viel miteinander. Gut, kannst du mit einer 30-jährigen Frau auch? Sie hat... sie ist unkomplizierter. Wenn ich also Probleme schilder und sage, dann ist sie diejenige, die sagt, also sieh das so und nimm's nicht so tragisch und bleib mal ruhig. Und aber ist ja nicht immer so ein großes Gefälle da? Du bist nun mal der Ältere, du bist der Erfahrenere, du bist irgendwo in der Vaterrolle, in der Vaterfunktion. Ist das nicht irgendwie doch ein Hemmschuh? Ja, du kennst mich persönlich nicht. Die Frage zielt darauf hinaus, dass es doch letztendlich keine wirkliche Gleichberechtigung gibt. Oh, doch schon. Also sie ist jemand, wo ich zuhöre auch zum Beispiel. Mhm. Also ich bin ein sehr dominanter Mensch. Also man kann schon sagen, fast extrem dominant. Und umso schlimmer eigentlich, wenn du mit einem so jungen Menschen zusammen bist. Sie ist eine der wenigen. Oder sie ist eigentlich somit die Erste, die überhaupt alles über mich weiß. Mhm. Sie ist eine, diejenige, die der ich auch alles erzählt habe von mir. Fühlst du dich ihr überlegen? Nee, eigentlich nicht. Aufgrund deiner Lebenserfahrung? Nee, tatsächlich, ich halte sie für wesentlich intelligenter, als ich es bin. Mhm. Ich fragte aufgrund deiner Lebenserfahrung. Ja, und aufgrund von Lebenserfahrung, das ist das Einzige, womit ich dann mithalten kann. Mhm. Weil wenn ich Probleme schilder, und sag aus dem, wie zum Beispiel, wenn ich sage, du, das hat keinen Zweck mit uns, und weil die und die Dinge, der Altersunterschied oder so, sie ist argumentativ mir total über. Gut, ich fasse mal zusammen. Das liegt nicht, diese Liebe ist nicht begründet bei dir darauf, dass sie so jung ist, sondern weil sie ist, wie sie ist. Ist das richtig? Oder hat es doch, oder hat die Attraktion, die das ausmacht, doch mit ihrem jungen Alter zu tun? Also sie ist schon sehr hübsch. Sie ist schon hübsch, verdammt hübsch. Mhm. Und es ist so, dass ich... Hast du denn früher auch so mehr auf junge Mädels, junge Frauen gestanden? Nee, eigentlich nicht. Nee, aber meine letzte Beziehung, die ich hatte, die schon 4 Jahre her, die war 17 Jahre jünger als ich. Und die habe ich halt nach Hause geschickt wieder sozusagen. Mhm. Könntest du dir vorstellen, auch mit einer gleichaltrigen Frau wieder zusammen zu sein oder zusammen zu sein? Ich habe hier in meinem Bereich, wo ich wohne, also ich bin vor 2,5 Jahren hierher gezogen, habe ich schon Frauen kennengelernt. Mhm. Aber... Gut, also mein erster Gedanke ist ja immer, wenn ich das so mitkriege, wenn so doch viel ältere Männer oder auch Frauen mit so ganz viel Jüngeren zusammen sind, dass die erstmal geiler auf die sind. Und wir wollen es mal ganz klar ausdrücken. Ja, komm. Lass mich erklären. Und das andere auch noch, dass die Eltern sich gerne mit den Jungen schmücken, nach dem Motto, guck mal, ich kriege noch so eine hübsche junge Frau. Ach so, ja, hast du recht. Das sind ja auch so Gedanken. Kann ich nachvollziehen. Aber du bist ja selbst auch nicht so glücklich in dieser Beziehung. Ich bin total froh, dass ich sie getroffen habe. Mhm. Aber du rufst mich an und hast Probleme damit. Ich habe Probleme damit, erstmal mit diesem Versteckspiel. Mhm. Und ich sag zu ihr immer, Menschenskind, ich bin dir doch ein Klotz am Bein. Und was sagt sie darauf? Ich soll nicht so einen Unsinn reden. Hm. Ich meine, du hast sie gerade in den höchsten Tönen bejubelt als eine super intelligente und selbstbewusste und tolle Frau. Dann müsstest du ihr auch eigentlich zubilligen, zu sagen, okay, ich will jetzt mit dem alten Knacker zusammen sein. Ja, das ist auch immer wieder die gleiche Nummer, wo ich dann strande, also in Anführungsstrichen strande mit ihr, dass sie mir einfach alles, was ich an Argumenten vorbringe, aushebelt. Mhm. Also. Ja, aber dann könntest du dich doch wirklich irgendwann mal in die Situation, in die Lage versetzen und zu sagen, okay, es ist wie es ist, die ist nur 30 Jahre jünger, wir lieben uns, wir schätzen uns, sie will es auch wirklich, nur genießen wir es auch. Und nun spielen wir auch kein Versteck mehr. Ja, mit dem Versteckspielen, das ist das, wo sie sagt, also sie nächstes Jahr zieht sie her, sie ist auch so bei mir schon gemeldet, das weiß auch keiner, allerdings wiederum. Mhm. Und sie will hierher ziehen und sie ihre Koffer packen. Mhm. Ja gut, ist doch wunderbar. Sobald die Schule abgeschlossen ist. Ja. Und meine Gewissensbisse sind halt eben, dass ich ihr Unglück bringe, weil ich also früher mal ein schlimmer Finger war und ich habe also nichts anbrennen lassen mal. Mhm. Und na gut, aber ich bin also, wie sagt man so, bei Trinkern würde man sagen, er ist trocken oder so. Mhm. Also ich hab also mich sowas von zusammengerissen. Ja, und, aber das ist eine Frage jetzt deine Haltung zu dieser Liebe, dass du da einen anderen Weg diesmal gehst. Und dieses Problem hättest du ja auch, wenn es eine ältere Frau wäre. Ja, ich habe ja Frauen hier kennengelernt, aber es war nie so, dass ich denen von mir alles erzählt habe. Mhm. Aber ihr hast du jetzt alles erzählt. Ja, so, und trotzdem sagt sie zu dir, ich will den und ich liebe dich. Ja. Also es ist ja noch mehr, Uwe. Ja, ne? Was willst du mehr? Also wenn sie das wirklich so auch so sieht und so entscheidet, dann finde ich auch, dass man auch zu einer so eher ungewöhnlichen Liebe mit 30 Jahren Unterschied auch stehen muss und das auch dann lebt. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, seid glücklich, dass ihr euch habt. Okay. Ja. Okay. Alles Gute. Danke. Wiederhören. Okay, tschüss. 1:32 und 17 Sekunden. Wir machen eine kleine Pause. Nur 32 und 57 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen, mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine freie Themennacht und das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, mit mir plaudern wollt, egal über welches Thema. Morgen übrigens sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio bei 1 Live zu hören. Morgen nicht im Fernsehen, nicht im WDR Fernsehen. Noch einmal die Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Dieter begrüße ich herzlich. Dieter ist 41 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Dieter. Du, ich habe wirklich ein Problem und deine Sendung ist ja heute auch schon ziemlich problembelastet. Kann man so sagen, ja. Ja, es geht um meine Freundin. Also man kann sagen, mehr Lebensgefährtin als Freundin. Ich bin 3,5 Jahre mit ihr zusammen. Mhm. Sie hat eine ganz fürchterliche Krankheit, die du vielleicht noch niemals kennst. Also ist eine Nervenkrankheit, Chorea Huntington. Nein, habe ich noch nicht gehört. Parkinson kennst du mit Sicherheit, vom Namen her. Dieter, kannst du doch ein bisschen näher an den Telefon hören, gell? Ja, mache ich jetzt. Mhm. Parkinson kennst du bestimmt und Alzheimer auch. Mhm. Man sagt, es befindet sich dazwischen, aber ich denke, das ist sogar noch schlimmer als Alzheimer, weil nach Ausbruch dieser Krankheit sterben Gehirn und Nervenzellen ab. Meine Freundin, wie gesagt, die ist erst 31, ich bin 41, dreieinhalb Jahre mit ihr zusammen, und dann fiel mir schon so nach ein paar Tagen schon auf, dass mit ihr irgendwas nicht stimmt. Ich habe sie gefragt, Sonja, was ist denn mit dir los? Schon damals, als ihr zusammengekommen wart? Ja, gleich die ersten Tage und so. Und dann nach drei Wochen, dann so sagte sie mir, du Dieter, ich glaube, ich habe die Krankheit von meiner Mutter geerbt. Da habe ich gefragt, was denn für eine Krankheit? Da sagt sie, ja, Chorea Huntington, habe ich noch nie gehört. Mhm. Meine Schwester, die ist Arzthelferin und hat die Prüfung mit sehr gut absolviert und kannte die Krankheit auch nicht. Und die hat mal schnell nachgeschlagen, was das genau ist. Ja. Wie ist dir das denn aufgefallen damals bei deiner Freundin? Was? Ja, so die Symptome. Also es ging, Was sind das für Symptome? Ja, sie hat sich öfters an so Gegenständen gestoßen und hat des Öfteren auch was fallen lassen, irgendwie mal eine Tasse oder wenn sie was zu sich nahm zum Essen oder so, hat sie fallen lassen. Ja. Du hast gerade gesagt, dass diese Krankheit auch bedingt, dass Nervenzellen absterben im Gehirn. Ja. Heißt das, dass sie auch Dinge durcheinander bringt, dass sie vergesslich ist? Ja, wenn es das nur wäre, Domian. Es ist inzwischen so schlimm geworden. Ich bin in einem Gewissenskonflikt, wie man so schön sagt. Ich habe ihr damals versprochen, ist egal was kommt, ich halte zu dir und werde immer bei dir bleiben und so. Ich wusste nicht, dass die Krankheit so akut und so schnell ausbricht. Und also in den letzten dreieinhalb Jahren, während ihr zusammen seid, hat sich das rapide verschlimmert. Ganz rapide. Also seit anderthalb Jahren ist auch da oben im Kopf das nicht mehr so klar, wie es sein sollte. Wie ist denn ihr Zustand aktuell im Moment? Ja, sie hört wahrscheinlich und sieht dich jetzt am Fernsehen. Mhm. Im Schlafzimmer liegt sie im Bett und guckt das. Ja. Und sonst wäre sie nämlich schon wieder hier rausgerannt zu mir und so, und dann wäre schon wieder was kaputt gegangen oder und sie stößt sich des Öfteren und alles so. Und ja, okay, ich muss ja meine Gedanken zusammenfassen, ja, was so kann schlimm ist. Ich kann ja mal so noch ganz konkret ein paar Fragen stellen, dann brauchst du das nicht so weit auszuholen. Also sie kann den Körper nicht richtig koordinieren. Das heißt, sie läuft gegen Dinge oder es fallen Sachen runter, sie kann es nicht festhalten. Richtig. Wie ist es denn so mit der geistigen Präsenz? Ja. Ist sie noch so ganz klar ansprechbar oder gibt es da auch schon... Ja, das ist das Fatale, was ich jetzt ansprechen muss. Weil ich habe eben vorhin gesagt, dass das wahrscheinlich noch schlimmer als Alzheimer ist. Bei Alzheimer weiß man, wo man dran ist, wenn die Leute dann irgendwie einen Gedächtnisschwund erreichen und dass dann das nicht mehr wieder erneuerbar ist und so. Und hat sie den Gedächtnisschwund? Ja, das in jedem Fall. Sie kann auch nicht mehr richtig sprechen. Und das heißt, du kannst gar nicht mehr ganz normal mit ihr reden? Nein, absolut nicht. Kann sie denn, du sagst, sie schaut sich diese Sendung an. Ist es denn möglich, dass sie so den Gesprächen noch so ganz normal folgt? Ja, sie kriegt das wahrscheinlich jetzt sogar noch mit, so wenn ich mit dir jetzt spreche. Ich möchte doch lieber das selbst noch ganz kurz sagen, Domian, damit du dir ein besseres Bild vormachen kannst. Was es angeht, dass es so rapide abgenommen hat, folgende Symptome. Mit dem Sprechen, es hat ganz fürchterlich nachgelassen, also Kindersprache, Dieter, Pipi. Also auf Toilette gehen, Dieter, Pipi. Also es beschränkt sich fast nur noch auf ein, zwei Worte. Also eine Unterhaltung ist nicht möglich. Kaum. Also ja, ich komme gleich dazu, was das Fatale ist, was mich dazu bringt, sie gar nicht ins Heim zu schicken, weil das so schlimm ist. Ja, Dieter, Pipi und so weiter so. Und das kriegst du auch nicht mal richtig koordiniert und so mit dem Pipi machen. Und dann frage ich sie, Sonja, musst du auf Toilette? Sagt sie, nein. Und eine Minute später ist das Bett nass. Und ich muss das vorausschicken. Sie hat Fachoberschulreife, was die Schulbildung angeht. Also, das ist aber nun schon lange, das liegt lange zurück, ne? Und liegt vor der Krankheit. Ist sie denn bettlägerig, dass sie fast den ganzen Tag im Bett verbringen muss? Ja, mehr oder weniger, muss man dazu sagen. Aber wenn der Geisteszustand so ist, wie du ihn gerade ansatzweise beschrieben hast, muss doch eigentlich ständig jemand bei ihr sein. Ja, und das bin ich ja. Bist du. Ich bin... Hast du keine Arbeit? Na, ich habe meine Arbeit wegen meiner Freundin aufgegeben. Ach so. habe ich aufgegeben. Alle Achtung. Das heißt, es ist ein Pflegefall, ein Schwerstpflegefall geworden. Und du bist rund um die Uhr für sie da. Ja. Musst sie auch, um auf die Sache mit dem Pipi zurückzukommen, musst sie auch sauber machen? Ja, natürlich. Auch das große Geschäft ab und zu? Sie befindet sich jetzt in der Pflegestufe 2 und es wurde Pflegestufe 3, also das ist die schlimmste der Pflegestufen, wurde beantragt. Ja. Und man kann therapeutisch, medizinisch gar nichts machen? Es ist, die Krankheit ist leider noch nicht heilbar, ich will es mal so sagen. Was für Prognosen sagen die Ärzte dir denn? Sie ist eigentlich nur eine ganz junge Frau. Ja, ich möchte dir jetzt sagen, was das Fatale daran ist. Muss ich immer darauf zurückkommen jetzt, um das richtig zu stellen, weil ich meine, die Krankheit ist schlimmer als Alzheimer. Sie hat Momente, das habe ich deinem Mitarbeiter eben schon gesagt, wo ich in der Warteschleife war. Mhm. Sie hat Momente, da erschrecke ich mich, aber im positiven Sinne. Morgens um 3 Uhr wird sie wach und dann redet sie glasklar Sätze, vollständige Sätze mit Fremdwörtern behaftet, dann erschrecke ich. Aber natürlich, dann denke ich, das gibt's nicht. Das ist aber nur so ganz kurzfristig. Ja, das hat mir der Professor Dr. Eplen in der Bochumer Ruhr-Universitätsklinik erklärt. Mhm. Das ist ein Forscher, der sagt, also das Gehirn wird eigentlich nur zu 20% genutzt, also die Gehirnzellen. Ne? Mhm. Der Rest liegt brach und die werden zeitweise aktiviert, die Gehirnzellen, die brach liegen. Ja. Und dann ist sie so klar, also klarer als ich, dann gucke ich manchmal im Fremdwörterbuch nach, was heißt das Wort und so. Ja, und so. Was sagen denn die Ärzte und der Forscher, von dem du gerade gesprochen hast, welche Lebenserwartung hat sie noch? Ja. Ja, sie kann nicht alt, aber sie kann durchaus noch, sie ist jetzt 31, die Krankheit ist schwer ausgebrochen, sie kann durchaus noch 10 Jahre leben. Hm. Was ist das für dich für eine Perspektive, dass du unter Umständen 10 Jahre einen Schwerstpflegefall zu betreuen hast? Ja, für mich ist das Schlimme, weil ich ihr damals ohne Wenn und Aber versprochen hatte, Sonja, ich halte zu dir, mag kommen, was will. Hm. Und ich habe nicht das erwartet, dass es in so kurzer Zeit so rapide abgeht. Und du fühlst dich an dieses Versprechen gebunden? Gehalten und ja. Ist es so, dass du manchmal schon das bereust, das gesagt zu haben? Und ja, ich bereue noch etwas. Ich habe meine Freundin, bevor dieser geistige Zustand so rapide abging, ich muss dazu sagen, das Gefühlzentrum wird auch mitgenommen, was das Zerfressen der Gehirnzellen angeht. Ja. Ich muss dazu sagen, meine Freundin, die hat, was die Gefühlswelt angeht, also ich muss es drastisch sagen, sie ist rücksichtslos und gefühlskalt, sie kann aber nichts dazu. Ach so, das heißt, sie ist, sie reagiert bösartig? Ja, manchmal richtig böse und so. Aggressiv auf dich? Ja, wenn ich sage zum Beispiel, ich lege mich schon ins Wohnzimmer auf die Couch, weil, das kannst du verstehen, durch die ruckartigen Bewegungen, da muss man ja aufpassen, das ist ja manchmal gefährlich. Mhm. Im Schlaf könnte sie mir ja auch durchaus die Augen ausstechen. Und dann ist sie böse. Ja, und dann sage ich, Sonja, ich muss ins Wohnzimmer, ich muss mich da hinlegen und so. Ja, und dann reagiert sie dann böse und dann auch total trotzig manchmal, wenn ich sage... Also Dieter, ich habe mir jetzt, ich glaube, ich kann mir ein Bild machen von dem, was du leistest und was du leisten musst. Und ich finde es, ehrlich gesagt, ganz erstaunlich, dass du so sehr und auch hoch bemerkenswert, dass du so sehr zu deiner Freundin hältst, obwohl sie eigentlich ja schon krank war, als ihr euch kennengelernt habt. Stimmt, ne? Ja. Und es dann immer schlimmer wurde. Ja, da haben viele Bekannte und Verwandte... Lass mich noch einen Satz sagen. Ja. Also ich habe hohen Respekt vor dem, was du machst. Wirklich, hohen Respekt. Das sage ich nicht einfach so daher. Ich glaube, das können wir gar nicht ermessen, was du den ganzen Tag mitmachst. Es hat ein Kumpel zu mir gesagt, also es würde einer von 1000 das mitmachen, weil wo die Prognose oder die Diagnose stand, da hätten sich viele auf Deutsch gesagt verpisst und hätten gesagt, so, jetzt, Sonja, wir passen nicht zusammen. Oder jetzt lass mich noch was sagen. Ja. Nach dem, was du jetzt erklärt hast, und der Zustand wird ja auch immer schlimmer. Ja, und das, was sie tut, sie weiß ja nicht mehr, was sie tut. Und sie macht das ja auch nicht wirklich böswillig. Manchmal aber alles, und das ist der Punkt, manchmal alles. Ich finde dieses Versprechen sehr ehrenwert, was du damals gemacht hast. Ja. Aber ich fände es auch durchaus verständlich, wenn du nach einer gewissen Zeit, vielleicht noch nach einem Jahr oder 2 Jahren, und nach einer gewissen Zeit sagst, ich kann es nicht mehr. Ich suche ihr ein gutes Pfleger an. Ja. Ich finde das moralisch vertretbar. Hier gibt es ja auch 10 in unserer Stadt. Und dann gehst du sie oft besuchen und bist auch bei ihr. Ich finde das vertretbar. Ich muss noch was loswerden, weil das ganz wichtig ist. Ich habe meine Freundin abgöttisch geliebt und jetzt kriege ich Hassgefühle. Siehste, weil das ist ja auch schon... Und das ist ja auch schon mal ein wichtiger Satz, den du gesagt hast. Damit das Ganze nicht umschlägt und du irgendwann wirklich aggressiv aussehen wirst, sollte man vielleicht rechtzeitig die Notbremse ziehen und du suchst ein gutes Pflegeheim und besuchst sie dann sehr oft, aber musst sie nicht 24 Stunden am Tag betreuen. Verbal bin ich schon aggressiv geworden, verbal. Mhm. Dieter, ich möchte, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch ein paar Worte sprichst, dass sie dich noch ein bisschen berät, wie ihr das vielleicht jetzt auch organisatorisch einfädeln könnt. Domian, darf ich noch etwas sagen, damit was gegen oder für die Krankheit gemacht wird? Ja. Weil die so selten ist. Ich bitte darum, weil es wird gegen AIDS und alles Mögliche was getan, aber diese Krankheit, die wird so vernachlässigt und das ist die schlimmste Nervenkrankheit, die es überhaupt gibt. Mhm. Es sollen sich Politiker, sprich Gesundheitsministerium, darum kümmern. Mhm. Und deswegen rufe ich auch an. Das ist gut, und dass du das nochmal... Keine Sensationstascherei, nur dass ich im Fernsehen bin. Nee, das haben wir auch nicht so aufgefasst. Und ich glaube, jeder von uns, der das Gespräch jetzt mitgehört hat, kann das nachvollziehen, was du gerade zum Schluss gesagt hast. Mhm. Wir beide verabschieden uns jetzt. Ja. Ich sage nochmal Hut ab und Respekt, was du geleistet hast. Vielen Dank. Und es ist nicht schlimm, wenn du jetzt einen anderen Weg beschreitest. Du legst bitte auf und meine Psychologin, die Elke, ruft dich gleich an. Vielen Dank. Alles Gute. Ja. Auf Wiederhören. Silvia, 24 Jahre alt. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Morgen. Silvia, was ist dein Thema? Ja, ich bin verheiratet und habe ein Verhältnis mit dem Arbeitskollegen von meinem Mann. Sollte Frau nicht haben? Nee, eigentlich nicht. Wie alt, nicht wie alt, sondern wie lange bist du verheiratet? Seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren. Seit wann läuft das Verhältnis? Seit April. Diesen Jahres? Ja. Mhm. Mit dem Arbeitskollegen deines Mannes. Ja. Sind die beiden gar auch noch befreundet? Ja. Das auch noch? Das sind also gute Kumpels oder richtig gute Freunde? Nee, gute Kollegen. Gute Kollegen. Mhm. Ja. Wie hat sich das denn ergeben überhaupt? Ja, wir sind sexuell sehr offen, mein Mann und ich. Ja, und dann haben wir uns zu einem Dreier entschlossen und das war eben mit diesem Arbeitskollegen. Ja, und seitdem läuft das Verhältnis weiter. Aha. Das hat dir also gut gefallen, dieser Dreier? Ja. Davon gehe ich mal aus. Aber... das läuft dann ja nicht so automatisch weiter. Da gehören ja 2 Leute zu oder auch jemand, der es zum ersten Mal vorschlägt. Wie lief das denn? Ja, der hat irgendwann, oder wir haben uns irgendwann, haben wir telefoniert und dann sagte er, ja, es müsste nicht immer mein Mann dabei sein, wir könnten das auch ohne ihn machen. Ja. Und da hast du ja gesagt? Erst nein und dann ja. Ja. Hm. Wie war denn überhaupt diese Situation zu dritt? Hat das deinem Mann auch gefallen? War das für alle Beteiligten gut? Ja, für alle. Das schon. Mhm. Ja. So, jetzt dieser Kollege, um den es geht, ist das eine reine Sexbeziehung oder sind da auch Gefühle mit im Spiel bei dir? Nee, Gefühle nicht. Nein. Also es ist nur rein Sex. Sexuell. Wir verstehen uns zwar auch so sehr gut, wir telefonieren, wir schreiben uns, aber sonst nichts. Ist er auch verheiratet? Ja. Wusste die Frau was von dem Dreier? Nein. Nein. Das läuft also ganz geheim. Ja. Hast du oder habt ihr Kinder? 2. 2 Kinder. Mhm. Wann trefft ihr euch denn für eure Sexorgien? Ja, in der Woche, wenn mein Mann nicht da ist. Ja, und das fällt auch nicht auf? Also die arbeiten nicht so eng zusammen, dass es irgendwie auffällt, wenn der Arbeitskollege weg ist? So. Sind beide Fernfahrer. Sind beide Fernfahrer. Ach so. Ja, dann ist das natürlich sehr praktisch. Ja, auf der einen Seite schon, ja. Natürlich. Wie fühlst du dich denn dabei, Silvia? Beschissen. Das glaube ich. Richtig beschissen. Das glaube ich. Warum hörst du es dann nicht auf? Ich kann es nicht. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Wie ist der Sex mit deinem Mann? Super. Super? Du sagst super? Ja. Wie aus der Pistole geschossen? Ja. Warum brauchst du denn dann auch noch den Sex mit dem anderen? Vielleicht der Kick. Was für ein Kick? Das Verbotene. Das Verbotene. Mhm. Was anderes. Mhm. Es ist ja doch was anderes wie mit dem eigenen Mann. Mhm. Mhm. Würde denn dein Mann, wenn du sagst, pass auf, das war doch eine ganz, ganz geile Nummer damals, wir drei, wir machen das immer wieder und öfter, wird er da zustimmen? Haben wir ja schon. Ach, das läuft auch noch nebenher. Ja, nicht nebenher, es ist danach noch einmal gewesen. Ja, Und ihm hat es auch wieder gefallen? Ja. Ja. Wie ist denn dein Gefühl zu deinem Mann? Was empfindest du für deinen Mann? Liebe. Große Liebe? Ja. Nach wie vor? Ist meine ganz große Liebe. Ist seit die acht Jahren. Die ganz große Liebe? Ja. Für den Mann gingst du eigentlich durchs Feuer? Ja. Aber gehst du mit einem anderen ins Bett? Ja. Wir haben auch erst vor 8 Wochen unsere zweite Tochter gekriegt. Hm. Also Silvia, ich muss dir offen gestehen, dass ich das nicht verstehe und auch nicht gut finde. Aus verschiedenen Gründen. Wenn du jetzt gesagt hättest, also bei uns in der Ehe ist irgendwie die Luft raus und es läuft im Bett nicht mehr so gut, dann kann man das halt irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, was du da tust. Aber das ist ja alles nicht der Fall. Du fühlst dich ja eigentlich sehr wohl und du sagst, das ist die tollste Beziehung meines Lebens. Und du könntest sogar diesen anderen Mann auch noch haben, weil dein Mann so offen ist. Nämlich, ihr könntet diese Dreiergeschichte weiter kultivieren. Ja, aber nicht so oft. Er will es nicht so oft. Und wir hatten eine leichte Krise. Mein Mann war eine Zeit lang sehr aggressiv und hat mir auch links und rechts öfters eine um die Ohren gegeben. Und da habe ich mich in dem Moment, wo das dann war, habe ich mich bei dem anderen halt wohlgefühlt, habe alles vergessen. Aber das ist ja nicht mehr. Aber ja, weswegen kam denn die Krise? Wegen dieser Nein. Das war was ganz anderes. Ja, das ist was ganz anderes. Wenn ihr scheint ja sexuell sehr offen miteinander umzugehen, eigentlich, ja, ne? Du und ja, dein Ehemann. Ja. Könntet ihr denn nicht sogar irgendwie so ein Deal machen, dass ihr sagt, okay, Sex holen wir uns auch noch vielleicht bei anderen, aber wir beide gehören zusammen? Das haben wir ja besprochen, aber wir haben gesagt, wir machen nur Sex mit anderen, wenn der andere erstens davon weiß und zweitens auch dabei ist. Also auch dabei ist. Naja. Aber ich meine, das ist doch schon sehr viel und das ist doch schon eine sehr, sehr offene Beziehung, die ihr da führt. Eigentlich doch ganz toll und beneidenswert. Und trotzdem machst du sowas und riskierst. Was würde passieren, wenn dein Mann da rauskriegt? Das weiß ich nicht. Könnte es passieren, dass er sogar die Ehe aufs Spiel setzt und sagt, ich bin so betrogen worden von dir, ich will nicht mehr? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich könnte ihn ja verstehen, wenn er es sagen würde, aber... Aber es gäbe auf jeden Fall ein Riesendonnerwetter. Ja, auf jeden Fall. Und der Haussegen würde schiefhängen und er wäre verletzt, zu Recht. Ja, richtig. Und das wäre alles sehr schwierig wieder einzubiegen. Ja. Er war ja auch demnächst mit einem Arbeitskollegen raus und dadurch, dass wir so eine offene Beziehung führen, ist er halt, fremdgegangen. Und er ist aber nach Hause gekommen und hat es mir gesagt. Vorbildlich. Ja. Vorbildlich. Also Silvia, ich finde, so kann das nicht weitergehen. Nee, ist richtig. Ne? Eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder du beichtest ihm das und du hast dein schlechtes Gewissen auch los und vielleicht lässt sich dann alles einrenken, wenn du es ihm so richtig alles erzählst, vielleicht auch mit der Begründung, wie du es mir gerade begründet hast, mit dem Kick und mit dem verbotenen Tun und damals, als ihr in die Krise hattet, dass du dich ja ausweinen konntest und so weiter. Oder aber du machst einen Strich unter diese ganze Geschichte. Das habe ich schon versucht. Und wirfst den Mantel des Schweigens darüber und es wird nie wieder darüber geredet. Und du machst es aber nicht mehr. Ja, schweigen tut der Kollege sowieso darüber. Also wir haben uns auch schon am Wochenende getroffen. Also wir haben auch ich habe auch mit der Frau von dem Arbeitskollegen Kontakt. Also Also das ist jetzt die Frage, was wo du denkst, was für dich das Bessere ist, wirklich ganz rein Wein einschenken oder einfach sagen, okay, komm, ist jetzt passiert ein paar Monate, ist mies gelaufen, ich schieb's zur Seite, ich mache es aber auch nicht mehr und Schluss aus, wir reden nicht mehr drüber. Das wird das Beste sein. Ja. Und wenn du Bock auf sexuelle Eskapaden hast, dein Mann und ihr selbst gebt euch ja genug Freiraum, um das zu erleben. Ja, das stimmt. Dann macht das doch in eurem Freiraum, um eure gute Beziehung und eure Ehe zu retten. Ja, das stimmt. So riskierst du doch viel zu viel. Das ist doch schade. Und gerade ist das Kind geboren. Ja. Also je mehr wir darüber reden, desto klarer wird es, ne? Das muss ab sofort aufhören. Ja, doch. Ab sofort. Ich glaube, du hast mir gerade den Kopf gewaschen. Ja, ich hoffe sehr. Ich hoffe sehr. Gut, da wünsche ich alles Gute. Ja, danke. Wiederhören. Tschüss. Jetzt habe ich den Kim, Kim am Telefon. Hallo Kim. Ja. Bei Kim weiß ich immer nie, was das ist. Ist es ein Mann, eine Frau oder eine Zigarette? Ja, alles drei wahrscheinlich. Genau. Aber das ist mir schon häufiger passiert, keine Sorge. Also ich sehe hier auf meinem Bildschirm Kim 27, das bist du. Ja. Und da ist auch noch ein Matthias 26, das ist vermutlich dein Freund dann, oder? Mhm, Genau. Aber wir fangen beide erstmal an. Um was geht's? Es geht eigentlich um ein sehr harmloses Thema eigentlich. Mhm. Sollte es zumindest sein. Ich finde es eigentlich sehr schade, dass Pornos häufig nur für Männer gemacht sind. Und ich finde es eigentlich sehr schade, dass für uns Frauen doch sehr, sehr wenig verübrig bleibt. Es ist sehr, sehr reduziert auf Aktionen und es könnte sehr viel netter Parakt sein. Also du bist, würdest gerne mehr Pornos dir angucken? Ja. Hast ja auch schon viele angeguckt, da du ja nun fachkundig urteilst. Ja. Und würdest gerne andere Produktionen haben. Wie sollten diese anderen Produktionen denn für Frauen, was sollte denn da zu sehen sein? Lange mehr Handlung. Nein, ich finde es einfach sehr schade, weil es ist einfach nur eine Aneinanderreihung an Aktionen. Ja, so wollen wir das ja auch. Wollt ihr das so? Ich weiß es nicht. Naja, wir Männer sind so gestrickt. Ja, jetzt kommt schon wieder mein Freund. Ja, der kommt gleich dran. Also genau. du hast also eine Handlung, eine spannende, erotische Handlung. Ja, genau. Etwas Anregendes, sag ich mal. Ja. Wo man sehr viel sieht. Und meinetwegen auch alles. Da habe ich überhaupt nichts gegen, im Gegenteil. Aber man sollte nicht direkt zur Sache kommen. Genau. Ne? Schön langes Vorspiel. Mhm. Ach, und das dauert, wenn ihr dir dann die Hosen ausziehen und so. Ne? So würde ich es gerne haben. Zum Beispiel, doch mal sowas. Ja. Ich meine, man kann ja auch sowas machen wie meinetwegen Basic Instinct oder ähnliche Produktionen. Stimmt. Wo man dann halt weitergeht, aber nicht einfach nur rein raus. Das ist einfach mir zu langweilig. Guckt ihr beiden denn oft Pornos? Seltenst, muss ich ganz ehrlich gesehen. Ich habe vorher mit meinem vorherigen Freund sehr viele Pornos, normale, geguckt und ich fand es einfach irgendwann langweilig, muss ich ganz ehrlich gestehen, und nicht besonders aufregend für Frauen. Jetzt gib mir mal den Matthias, bitte. Klar. Bis gleich, wir reden gleich nochmal miteinander. Hi, Domian. Hallo Matthias, wie siehst du es denn? Ich kann mich eigentlich, gut, ich habe ja auch eigentlich angerufen, ich kann mich der Meinung nur anschließen, weil das, was du jetzt eben gesagt hast, ich habe so auf Kopfhörer, wie du ja auch auf hast, so ein bisschen mitgehört. Ja. Hallo? Ja, hörst du mich noch? Ja, da war gerade irgendeine Unterbrechung. Also du hast mitgehört. Und meine Frage ist, wie du es siehst. Von meinem Griffe ist es halt wirklich so, dass von meinem Griffe viele Männer eigentlich nicht den Anspruch haben, nur diese reine Aktion zu sehen, sondern die Erotik steckt ja meistens gerade darin, was man nicht sieht. Aha, also du bist der gleichen Meinung wie Kim. Ja, du würdest auch lieber. Ich meine, das ist auch der Grund, wenn wir durch eine Videothek mal durchgehen und jetzt mal an den Neuheiten vorbeigesehen, gibt es ja dann auch immer noch die andere Ecke, wo wir dann wirklich davor stehen und sagen, who cares about that? Das Problem ist, glaube ich, für diese großen Filme mit Handlung und allem Möglichen braucht man halt auch wirklich gute Schauspieler. Die guten Schauspieler wiederum haben aber keinen Bock, dann hinterher die Pornonummern da zu fahren. Ne? Das ist das Problem, glaube ich, daran. Vielleicht kann man das Pferd auch von der anderen Seite her aufzäumen. Ja. Ich glaube, es liegt auch daran, dass von der Produzentenseite her, derjenige bestimmt ja letztendlich darüber, was letztendlich abgedreht wird. Und Target Group ist einfach der normale Pornogucker, das ist wohl offensichtlich Mann zwischen irgendwie einer bestimmten Altersgruppe. Mhm. Und da heißt es, alles klar, nun mach den Shot und schon verkauft sich das Band. Mhm. Und ich glaube, das ist ein bisschen einseitig gesehen. Ja, also uns gucken ja sehr viele Pornoproduzenten zu. Wie ich ja schon manchmal mitbekommen habe. Vielleicht ist das eine schöne Anregung. Ich bin allerdings sehr skeptisch, weil ich glaube, das hat man vielleicht alles schon bedacht und kann damit nicht richtig Kohle verdienen. Und es gibt, wie ich das gerade schon sagte, eben dieses praktische Problem, wollen unsere großen Schauspieler, die vielleicht tolle Filme drehen, eben dann auch Pornodarsteller sein? Nein, wollen sie natürlich nicht. Matthias, du... Ja, aber gut, wie gesagt, man kann das ja auch von der anderen Seite her aufzäumen. Ja, genauso wie... Warum soll ich nicht die Leute ausfindig machen, die vielleicht zu ihrem etwas einseitigen Talent vielleicht noch etwas hinzufügen wollen? Vielleicht. Matthias, von dir verabschiede ich mich schon mal und gib mir bitte ganz kurz nochmal die Kim. Ja, das mache ich gerne. Tschüss. Guten Abend noch, Domian. Tschüss. Hallo, Domian. Kim, daraus schließe ich, dass ihr beide es aufgegeben habt, jetzt großartig noch in Videotheken zu gehen, weil euch das zu primitiv und zu blöd ist. Ja. Ne? Gut. Ja, gut. dann hoffe ich, dass ihr irgendwann mal einen Film findet, der toll ist, und dann ruft ihr mich an und erzählt mir, wie der heißt. Mhm. Okay? Danke dir. Alles Gute, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik war Gunter Paperitz. Morgen sind wir nicht im TV, nicht im Fernsehen, sondern im Radio bei 1 Live, hier um 1 Uhr von 1 bis 2. Am Montag wieder Radio und Fernsehen, 1 Uhr wieder Fernsehen und Radio 1 Live. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht. Genießt den schönen Tag morgen. Es gibt nochmal so einen richtig fetten, guten Spätsommertag. Alles Gute bis morgen oder bis Montag. Ciao.